bald wieder dabei beim Museum Bug, dem lauschigen Museumspodcast. Und der war natürlich wieder unterwegs mit drei Museumskäfern. Und zwar mit dir, Jörg. Und mit dir, Matthias. Und mit mir, Martha. Und diesmal waren wir richtig unterwegs, Museumskäfer, Schulausflug in Berlin. Und wir haben für euch eine App getestet, die Berlin History App. Und bevor wir noch von anderen Apps und unseren aufregenden Abenteuern in Mitte und auf der Museumsinsel berichten werden, kommen jetzt erstmal die Infos aus den Gremien, die Neuigkeiten zu Sonstiges. Top 1. Yeah. Top 1, was ist Top 1? Top 1, also ich schreibe mir ja manchmal so Sachen auf, ne? Da habe ich eine Sache noch aufgeschrieben, die du, Matthias, ja schon zu Genüge auch in den sozialen Medien kundgetan hast. Das klingt nach mir, ja. Das klingt nach dir, ne? Ist ja deine Aufgabe. Warte, wir haben was vergessen. Wir haben noch nicht angesprochen. Nee, das geht ja gar nicht. Eigentlich müssen wir jetzt anstoßen, aber wir müssen ja, wie wir es schon auch bei unserer Tour gemacht haben, 1,50 Abstand. Ja, dann müssen wir mal hier so, ich stoße mit meiner zweiten Flasche, die ist voll traurig, können wir das trotzdem machen? Ja, lass uns das machen. Okay. Also, wir müssen es aber auch nochmal erklären. Ne? Ja, genau. Also, aber erstmal trinken. Erstmal trinken. Prost. Cheers. Prost. Martha hat übrigens zwei Flaschen in der Hand. So gehört sich das. Ist ja auch Corona. Also genau. Wir sitzen nämlich, ihr hört es vielleicht auch, in einer Halle. In einer großen Halle, das ist nämlich das Combring, aber diesmal nicht im Hinterzimmer, wo wir so eng kuschelig ineinander sind, sondern im Vorderzimmer. Und da haben wir nämlich ganz viel Platz und unsere Kabel sind mindestens 3 Meter lang, meins nicht mehr, weil es ist ein Kabelsalat ohne Ende, aber es ist mindestens 1 Meter bis zum Aufnahmegerät. Und so sitzen wir dann eben, so wie die Hühner bei Max und Moritz, die diese Dinger gefressen haben, so sitzen wir auch an dem Aufnahmegerät. Ganz genau. Das ist auch das Erste, was mir in den Sinn kam. Max und Moritz. Außerdem haben wir noch Ganzkörperkondome an und Masken auf und Schwimmflossen. Ja. Und Taucherbrillen. Ja. Also wir sind total safe. Ihr müsst euch keine Sorgen um uns machen. Nein. Und auch nicht um das Combring, wo wir eben sitzen. Und da, also es ist eigentlich auch zu aktuell, aber bald nicht mehr. Und dann könnt ihr auch wieder da vorbeischauen. Ja. Closed but open. Genau. Ja, ich wollte gerade noch was erzählen. Du wolltest Punkt 1 erzählen. Ach so, ja, Punkt 1, genau. Hat Matthias schon darauf hingewiesen, wir haben jetzt auch eine kleine Archivseite auf unserer Webseite eingerichtet. Museum da kann man museumbug.net. Richtig, /Archiv. Oh, Museumpunk ist auch cool. Museumpunks, die gibt's tatsächlich. Echt? Das ist ein anderer Podcast. Aber pst. Echt? Ja. Ah, das ist ja schon ein bisschen reißerisch, ne? Ja, ich glaube, das ist irgendwie der Podcast von dieser großen amerikanischen Museumsorganisation. Ja, okay. Ja. Da müssen wir gar nicht drüber reden. Nee. Kommen wir zurück zu den ganz wirklich interessanten Sachen, nämlich zum Archiv. Da, auf der Archivseite, das wollte ich nur noch mal kurz sagen, da kann man alle unsere Folgen schön übersichtlich sehen und es gibt auch eine kleine, für die Statistik-Nerds unter euch, kann man da auch sehen, wann sie veröffentlicht wurden, für die, wie lang sie sind und auch wie viel mal sie runtergeladen worden sind. Genau, das ist total interessant. Und weiterhin ein zweites Archivthema. Wir laden unser Museum Bug jetzt auch immer schön ins Internet-Archive hoch. Wer es noch nicht kennt, der geht da mal schön hin, archive.org. Und das ist ein ganz hervorragendes Archiv. Die haben sich unter anderem zur Aufgabe gemacht, das gesamte Internet zu archivieren. Das ist gut. Krass. Ja, wir haben ja aber nicht nur ein Archiv, wir haben ja auch einen Newsletter. Den kann man auch finden auf museumbug.net. Ja, jetzt bist du aber schon bei Teil 3, Mann. Ja, aber das könnt ihr jetzt... Du hast immer so ein bisschen so diese werbliche, ne, den werblichen Impetus immer am Start. Genau. Ja. Wenn Ihnen dieses Archiv gefällt, gefällt Ihnen auch dieser Newsletter. Genau, wenn ihr, also ihr macht jetzt, also was ihr jetzt gleich macht, ihr, wenn die Folge hier rum ist, dann freut ihr euch erstmal so. Und wieso? Dann erzählt ihr allen euren Freunden. Freut ihr euch, dass die Folge rum ist, oder was? Nee. Ach so, okay. Oh Gott, endlich ist die Folge wieder rum. Gott sei Dank. Warum höre ich mir das eigentlich an? Ja. Und das schon seit 13 Folgen oder so? Das ist jetzt unsere 14. Ja, oder so. Ja. Genau. Und dann auf jeden Fall, dann abonniert ihr unseren Newsletter und ihr könnt uns auch Bewertungen da lassen zum Beispiel. Genau. Und für den Fall, dass ihr das jetzt erst im Jahr 21.004 hört, gibt es unsere Webseite vielleicht nicht mehr, aber da gibt es ja noch das Internet-Archive. Wenn das nicht die grünen Männchen schon mitgenommen haben. Grünen Käfer von der Venus. Genau. Genau. Was hast du noch auf deinem schlauen Zettel? Ja, genau. Ich hatte noch eine Sache, das hatten wir kurz mal bei der Frage Downloadzahlen und so weiter. Ne? Ich wollte euch mal frank und frei hier fragen. Kurz dachte ich, wer ist Frank? Ich dachte, oh Gott, es kommt jetzt frank und frei. Müssen wir jetzt nicht zum Entschluss kommen, aber was haltet ihr eigentlich von, dass wir auf Spotify sind? Spotify ist das beste Medium. Das sage ich aus ganz freier. Nee, ja, ich finde das gut. Ja. Ja, also Spotify ist böse, böse, böse. Wenn ihr uns abonnieren wollt, macht das irgendwo anders. Wenn es gar nicht geht, dann auch auf Spotify. Ist das so böse? Ich wusste das nicht. Weiß nicht, ich hatte jetzt neulich nochmal so einen Artikel gelesen, der nochmal kurz gesagt so die zukünftige Monopolstellung von Spotify als Podcast-Plattform formulierte. Und irgendwie denke ich mir immer so, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich höre so den Museum-Bug, ne, bin da so ein Hörer und dann habe ich so einen Free-Account und dann erzählst du gerade was Schönes, Martha, und dann, bam, kommt da so eine Lidl-Werbung dazwischen. Ja, das ist voll doof. Das finde ich irgendwie so ein bisschen unentspannt und nicht so richtig geil. Aber ja, können wir nochmal weiter. Ich meine, eigentlich ist die Entscheidung ja schon längst gefallen. Wir sind ja schon längst, und da jetzt wieder wegzugehen, wäre auch irgendwie doof. Aber genau. Ja, aber wenn wir da weggehen, vielleicht bewegt es noch andere wegzugehen und dann können wir das ganze Exodus. System sprengen. Genau, und wir entwickeln eine eigene Plattform und machen da ein neues Monopol auf. Aber ein freies. Das Monopol für alle. Ja, genau. Ja, genau, das hatte ich auch. Und dann, das war noch eine Sache, die du mal angemerkt hattest, Martha. Was hatte ich angemerkt? Du hattest vorletztes Mal gesagt, vielleicht könnten wir noch mal über Sachen reden, die noch zu unserer letzten Folge uns noch einfallen. Oder die wir irgendwie vergessen haben. Habt ihr denn noch was zu, unsere letzte Folge war Close but Open. Da ging es so um Museen und deren digitale Angebote in der Corona-Krise. Habt ihr da noch was ihr euch noch dachtet, aber im Podcast nicht zu Wort kam? Was man vielleicht noch anmerken könnte, ist, mir ist aufgefallen und ich weiß nicht, ich glaube, ich bin nicht der Einzige, dem es so ging, wenn man in so etablierten Medien, also sprich Zeitschriften, auch sei es auch online, über diese ganzen Close-But-Open-Geschichten jetzt liest, diese ganzen Museumsrundgänge und so ein Kram, dann kommt immer wieder dieses, ja, also in der Corona-Krise legen die Museen erst los und entwickeln digitale Sachen und immer dann dieses, es ersetzt aber nicht den Rundgang vor Ort. Kommt immer wieder als Argument, und wo ich denke, ja, erstmal, das, also erstens hat das auch keiner gesagt und das ist auch nicht das Ziel des Ganzen. Und ich finde, das tut vielen Museen nicht recht, die auch sonst eigentlich das ganze Jahr über digitale Angebote irgendwie entwickeln und machen und tun, die halt sonst, wenn der Laden denn offen ist, so als zweitrangig irgendwie abgetan werden und jetzt halt so rausgezogen werden, so wie jetzt werden sie plötzlich wichtig. Nein, die sind halt irgendwie immer wichtig. Fällt mir jetzt so nachher dann irgendwie auf. Ja, mir fällt dann noch zu ein, jetzt in der Zwischenzeit, ich hatte, jetzt muss ich nochmal kurz überlegen, auf Twitter mich mit einem Kollegen da so ein bisschen geschrieben, das war jemand aus Südtirol, ich glaube, der ist auch irgendwie Direktor von irgendwie so einem naturkundlichen Museum oder so. Wenn du das jetzt hörst, entschuldige ich, mir fällt jetzt gerade irgendwie dein Name nicht mehr ein. Auf jeden Fall ging es irgendwie darum, um die Frage, dass die Museen jetzt ja viel ausprobieren, ne? Und dann aber halt auch ausprobieren, ohne vorher jemals so Formate irgendwie gemacht zu haben. Also sprich irgendwie mit Smartphone losgehen und einfach mal loslegen. Ne? Und da hatten wir uns nochmal so ein bisschen auf Twitter geschrieben und er schickte dann nochmal so ein paar, ich verlinke das auch nochmal vielleicht, unsere Konversation, so ein paar Stimmen so aus der Hochkulturwelt, die dann, also so kritische Stimmen, so im Sinne von, ja, die Museen, wenn die jetzt irgendwie anfangen, da mit ihren einfachen Mitteln da was zu machen, dann ist das immer qualitativ total minderwertig und so. Ich übertreibe das jetzt so ein bisschen, aber in die Richtung ging's. Und ich glaube, wir waren uns da relativ einig, dass das Beste halt einfach ist, es halt einfach Scheiße nochmal auszuprobieren. Ne? Und man muss nicht von vornherein halt irgendwie mit ne, total professionell irgendwie das Licht setzen und irgendwie mit Kameramenschen irgendwie arbeiten, sondern man muss es halt irgendwie ausprobieren und dann ne, mit so Projekten, da wächst man ja dann auch da rein und macht das irgendwie besser. Und das war so ein bisschen so der, ja, das vielleicht das Ergebnis unserer kurzen Diskussion und das fand ich auch nochmal erwähnenswert. Also liebe Museen, wenn das jetzt noch alles ein bisschen länger geht, irgendwie probiert so viel wie möglich rum und hier mehr Fehlerkultur muss auch sein. Ja, vielleicht ist es auch eine, animiert es auch dazu, auch ohne Krise Sachen auszuprobieren. Also das ist ja was Generelles, dass nicht Sachen einfach nicht mal ausprobiert werden und auch immer dieses, ja, wir müssen den Qualitätsstandard halten oder was auch immer, oder es muss qualitativ hochwertig sein. Ehrlich gesagt verliert oftmals, finde ich jetzt, bei einem qualitativ hochwertigen Sachen oftmals auch die Sache ihren Charme oder auch ihre Natürlichkeit oder ihr, das wird dann relativ schnell sehr konform und so wie Slick. Alle anderen das machen. Ja. Und also generell finde ich, kann man da einfach mal mutig sein, jetzt auch ohne Corona Sachen auszuprobieren. Und gerade irgendwie, okay, wenn es jetzt total schlecht unverständlich ist, weil der nuschelt dann nur noch so ins Mikro und dann hört nichts, ist was anderes. Ja. Aber ich meine, also wir im Museumpark, wir haben ja auch, ne? Wir ganz auch klein angefangen. Genau. Auch einfach mal so ausprobiert und wurden dann auch hoffentlich immer besser. Nee, aber ich meine, das ist halt irgendwie auch, warum soll man gleich von Anfang an mit einem riesen Equipment und einem riesen Team da auffahren und will das alles gleich von Anfang an richtig machen oder also das ist einfach blöd. Bei größeren Firmen oder bei Startups, wenn man sich das ja heute anschaut, die arbeiten ja alle mit diesem, also auch Prototyping. Das heißt irgendwie schnell einen Prototyp produzieren, an dem man dann rumexperimentieren kann und machen kann. Ich weiß, dass das natürlich im Museum irgendwie schwierig ist, gerade wenn das Museum offen ist und man einen Laden hat, der am Laufen ist so und da dann Prototypen zu produzieren irgendwie und die quasi live zu testen mit richtigem Publikum, aber nur dadurch, dass man was macht und was hat, lernt man, glaube ich, es ist deutlich besser als zu warten, wie es so in so einer deutschen Bürokratie irgendwie typisch ist, bis es irgendwann, dann ist es irgendwann wunderschön und kommt fertig und alles fertig, aber dann ist das Thema auch schon wieder durch im Zweifelsfall. Also dann auch, also aus meiner Warte raus, lieber mal schnell sein und was testen und im Zweifelsfall wieder wegschmeißen, als irgendwie der Letzte zu sein, der es dann gemacht hat und dann interessiert es aber keinen mehr. Ja. Ja, genau, aber da ist halt auch so eine Mentalität vor dann immer, ne? Das, was du gerade, glaube ich, auch schon meintest, Martha, so dieses, wir müssen das aber, wenn wir es machen, dann müssen wir es irgendwie auch richtig machen und dann muss es irgendwie die und die Standards erfüllen und das verkennt so ein bisschen, dass man, also es gibt halt einen Weg hin zu Standards, ne? Oder einen Weg hin zu Qualität, so. Und der ist vielleicht auch manchmal steinig oder so, weiß ich nicht, keine Ahnung, aber den muss man halt anfangen zu begehen. Ja, und man muss auch keine Angst vor Kritik haben. Ja, genau. Ich finde, das war das Wort zum Sonntag. Amen. Ja, ich finde, die schlimmste Kritik ist, wenn, wenn man sagt, oh, da ist nichts. Weil wenn da was ist und das wird verrissen, dann interessieren sich die Leute trotzdem dafür, dann wird darüber geredet. Aber wenn da nichts ist, dann wird da auch nicht drüber gesprochen. Also das ist einfach falsch zu denken, dass die Leute könnten denken, wir haben, keine Ahnung, kein Geld, was ja auch stimmt. Und wenn, dann ist es manchmal dann oft so, das merkt man halt auch an vielen Produktionen, finde ich, die dann so von vornherein so standen, ne, die dann, keine Ahnung, bei größeren Museen, die dann das dann auch irgendwie an externe Dienstleister oder so rausgeben oder so, das ist dann irgendwie so gut und so slick gemacht, dass es eigentlich dann irgendwie für mich irgendwann fast nur noch zu so einer Oberfläche wird oder oberflächlich wird. Mhm. So denke ich mir. Und irgendwie da überall da, wo es Ecken und Kanten gibt, das ist doch eigentlich da, wo man oder wo ich irgendwie immer mich gerne mit aufhalte sozusagen oder dran festhalte oder dran reibe oder was auch immer. Jörg reibt sich gern an Kanten. Wenn ihr irgendwas aus dieser Folge mitnehmt, dann das. Ja, vielleicht ist es aber auch so, die Angst, dass man nichts Neues bringt oder dass es immer so, ach, das gab's schon mal und das, wir müssen jetzt den großen Wurf machen und darüber müssen wir jetzt erstmal ein halbes Jahr lang diskutieren, weil es muss ja wirklich was Leuchtturmmäßiges, Tolles sein und so. Und das ist aber, glaube ich, nicht der Sinn der Sache. Also ich glaube, da lohnt auch mal einen Blick so in die Musik, die Kulturgeschichte der Musik und so Stichwort Sampling und so, ne? Also oder Kopieren von Formaten oder von kleinen Versatzstücken, irgendwie, die man dann in sein eigenes Produkt irgendwie reinbringt. Also nur so läuft. Also ich meine, nur die Mega-Genies. Obwohl noch nicht mal die Mega-Genies haben irgendwie von ne, irgendwie so ein 100% neues Ding irgendwie an den Start gebracht, sondern es baut halt alles. Und das ist auch jetzt so ein Spruch zum Sonntag. Baut halt alles immer auf den Bekannten auf. Oh. Es gibt ja diesen, apropos Sprich, es gibt diesen schönen Satz, Talent borrows, Genius steals. Und das ist das vielleicht so ein bisschen, dass man halt einfach guckt, wo gibt's denn was Gutes, was ich mir nehmen kann. Mhm. Ja. Ja. Was apropos, mir rauben kann. Ja. Apropos gute und schöne Sachen, die man vielleicht auch sich nehmen kann zum Testen. Wir haben heute auch was getestet. Oder steht noch was auf deinem schlauen Zettel? Nein, ich glaube nicht. Nee, wir können ja jetzt mal hier zu unserer App kommen. Wir waren nämlich heute. Ach, ist das unsere App? Die App, die wir jetzt besprechen. Weiß nicht. Ist jetzt unsere App. Ja, genau, ab jetzt verlieren wir bestimmt gut zwei Drittel unserer Hörerschaft, weil alle die nicht in Berlin wohnen, haben da eigentlich nichts von. Nö, das doch, stimmt. Die haben da auch ja, was doch, von. Das stimmt, die haben also, das von. Ich finde, es ist schon, also, das ist die Berlin History App und ihr wisst dann natürlich wieder alle Hintergrundgeschichten, die ihr gleich loswerden könnt. Nö. Aber ich erzähle euch mal, dass ich mich mega gefreut habe, endlich die zwei Nasen hier wieder in live zu sehen, weil wir haben uns ja immer nur so über FaceTime oder was auch immer gesehen. Und wir haben uns immer schön an die Abstandsregel gehalten. Und natürlich. Ja, außer bei Mustafa, da war es ein bisschen schwierig. Aber Mustafa, da war es ein bisschen schwierig, weil der wollte auch Kassabon. Und Kassabon. Und dann zwar ganz schnell Kassabon. Und er wollte dann natürlich auch wissen, welche Soße. Ja. Und ja, das war jetzt nicht so einfach. Aber in Berlin so, auf der Museumsinsel, war das ganz schön einfach, weil es war auch so schön leer alles. Der liebe Matthias hatte nämlich Angst. Ich wollte mich nämlich an der Weltzeituhr treffen und er meinte so, ja, finden wir uns denn da? So, das habe ich nie gesagt. Doch, das ist so unübersichtlich, hast du gesagt. Also. Ich habe gesagt, da sind halt so viele Leute. Ja, also wenn sich so irgendwer Leute irgendwo jemals getroffen hat in Berlin, dann ist das im Zweifelsfall immer die Weltzeituhr. Am naja, Alexanderplatz. Aber das Schöne an dieser Zeit ist ja, man muss ja immer das Schöne an sowas sehen. Ne? Das Schöne ist, dass man sich wunderbar an der Weltzeituhr treffen kann, weil da ist niemand. Oder eben kaum. Also jemand. Heute nicht. Ja. Ja. Eigentlich nur die Berliner minus die Touristen. Genau. Aber vielleicht mal ganz allgemein, weil normalerweise gehen wir ja immer in Museen. Das ist momentan noch ein bisschen schwierig. Die ersten machen schon wieder auf. Man könnte schon wieder gehen, aber ich finde es tatsächlich schwierig. Ich weiß, ich bin mir mit mir selbst noch nicht einig, ob ich das will. Dementsprechend finde ich das ganz cool, dass wir uns jetzt heute was gesucht haben, was wir zusammen machen konnten, was aber irgendwie so ein bisschen schon auch das ist, was Museen machen, also sich irgendwie was angucken und so ein bisschen Geschichtsvermittlung und sowas, aber das Ganze draußen an der Luft, wo irgendwie ein Platz ist, wo man sich so ein bisschen verteilen kann. Dementsprechend heute die Berlin History App. Mhm. Genau, und was ist denn eigentlich die Berlin History App? Die ist ganz viel. Ja, genau. Also dahinter steckt so ein Verein, ne? Kann man ja schon mal vielleicht sagen. Institutionell ist berlinhistory.ev und ehrlich gesagt, ich .ev, das ist doch keine Webseite. Was? Berlinhistory.ev. Also e.v. e.v. Das ist ein Subdomain. Subdomain. Ja. Third Subdomain. Genau, und ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wer da so alles Mitglied ist in dem Verein, aber die haben es sich irgendwie zur Aufgabe gemacht, so eine Plattform zu schaffen. Das steht so ganz werbewirksam in deren App drin, wo sie ihr Projekt beschreiben, so eine Plattform zu schaffen für die Berliner Geschichte, Berliner Stadtgeschichte, sage ich jetzt mal so. Und da bieten sie so ganz viele unterschiedliche Formate an. Und das Ding ist, ich glaube, ich weiß nicht, wann das zum ersten Mal rauskam, vor 2 Jahren oder so oder anderthalb Jahren sind die irgendwie mit dieser App gestartet. Genau. So, ist eine App, die man für Android und für iOS runterladen kann. Und als Website gibt's die nicht. So, das ist schon mal ein Kritikpunkt, aber da komme ich später vielleicht nochmal zu. Genau. Ja, und was? Aber also ja. die Basis dieser App ist ja eigentlich, dass man sagt, okay, es ist irgendwie eine Berlin-Karte da, inzwischen sogar mehrere, auch historische Karten. Und auf dieser Karte sind verschiedene Orte markiert. Und an diesen Orten kann man unterschiedliche Dinge machen, wie zum Beispiel sich einfach ein Foto anschauen von einem historischen Gebäude, das an dem Ort mal stand oder wie es mal früher ausgesehen hat. Dann gibt es, was weiß ich, ihr kennt diese Slider, die man sich anschauen kann, wo ein historisches Foto ist, und es gibt so einen Schieberegler, den man drüber zieht, und dann sieht man das Foto, also quasi den gleichen Ort früher und heute. Mhm. Sowas gibt's da. Es gibt Orte, da habt ihr einfach eine Unmenge an Text, also Informationstext zu irgendeinem Gebäude, wo man echt viele stundenlang lesen kann, draußen rumstehend. Sowas kann man machen. Und jetzt eben ganz neu, und das war für uns so ein bisschen der Aufhänger, warum wir das gemacht haben, ein Projekt zum Thema 75 Jahre Kriegsende, also Berlin 1945, was irgendwie, was ein neues Level irgendwie reinbringt in diese ganze App, weil es so eine Art Story ist oder so ein Themenkomplex eben, in Zusammenarbeit mit verschiedenen, und da sind wir beim Thema Museen nämlich, wie dem Stadtmuseum Berlin oder dem, ich glaube, dem Deutsch-Russischen Museum Karlshorst. Mit ganz vielen von den auch Bezirksmuseen. Mhm. Ne? Also Kreuzberg-Museum ist da auch bei, und Karlshorst hast du erwähnt, und genau, also einfach die, und Museum der Köln, da wo wir ja auch schon drin waren, in Folge 6 oder so, auch eine ganz hervorragende Folge von uns. Genau, von denen, ja, die sind sozusagen unter anderem Zulieferer der Inhalte, der Fotografien und so weiter. Da gibt es auch so Rundgänge, also so Audio-Rundgänge, die man machen kann. Genau, das ist allerdings, da müssen wir nochmal, glaube ich, nochmal kurz unterscheiden. Also hast ja gerade gesagt, Matthias, es gibt sozusagen jetzt so dieses neue Projekt, ja, ne, irgendwie 75 Jahre Befreiung. Das ist sozusagen ein Teil dieser App, aber darüber hinaus gibt's das, was du jetzt gerade schon ansprechen wolltest, Martha, gibt's halt jede Menge von Formaten, also ja, über eine Karte bis hin zu Audio-Rundgängen, die man irgendwie machen kann, also durch die Stadt gehen und sich Audio-Guide-Spuren anhören und so weiter. Also ihr müsst euch ja so vorstellen, dass es jetzt eigentlich gibt es eine Karte, Berlin History, und dann kann man Berlin erkunden auf der Karte, und dann gibt es ganz viele Sachen, die man dann, wenn man so da Pins ist, so Pins, ne? Genau, da kann man sich was anhören, da kann man was sich anschauen, da kann man was lesen und so weiter, und leider ist es damit nicht verbunden, diese Berlin 1945 heißt es, das ist dann sozusagen eine andere Anwendung dieser App, das ist dieses Vorher-Nachher-Kamera-Projekt, wo man dann eben auch selber Fotos machen kann an dem Standort, wo man jetzt gerade ist. Und dann hat man so ein Layer, also so eine Schicht vor seiner, also hält man die Kamera so ungefähr da, wo das Foto war von vorher, also direkt nach dem Krieg. Und das ist so ein bisschen so transparent. Das ist so transparent, das heißt, man kann da genau gucken, wo man steht, ob man das dann trifft. Also man stellt sich und vor, dann, wir waren unterwegs vor dem alten Museum, auf der Museumsinsel, genau. Und dann, da sieht man ja diese Säulen davor, und dann hat man dieses halb durchscheinende historische Bild, und man kann dann selbst versuchen, quasi den Standort des historischen Fotos wo aus das gemacht worden ist, wiederzufinden, den man guckt, wo muss ich stehen, damit die Säulen genau übereinander liegen. Das genau. Ist 1:1 quasi. Und dann kann man daraus nämlich, also das kann man dann machen, das Foto, dann kann man sagen, ja, ich möchte das abschicken sozusagen, und dann wird es sogar in die App hochgeladen, wenn man das möchte, und dann können sich andere das auch angucken, und dann kann man daraus diese Slide-Fotos machen, die vorher, man nachher gesagt hat, ne, dieses Vorher-Nachher. Und genau, das haben wir ganz viel gemacht. Das haben wir, unglaublich viel gemacht. 10-mal nämlich. Aber wir haben auch einmal das erste Foto gemacht, wo es noch nie fotografiert wurde. Ja, vorher. Das stimmt. Ja. Aber was ich nicht mitbekommen hatte, also jetzt sind wir ja schon, also jetzt bei diesem speziellen, ne, Berlin 1945 Projekt mit dem Vorher-Nachher-Fotos, das ist jetzt sozusagen was jetzt neu in die App reingekommen ist. Seit Donnerstag oder so gibt es eine neue App-Version, und da sind jetzt diese Vorher-Nachher-Fotos, die man selber machen kann, die Martha gerade so beschrieben hat, irgendwie drin, und damit wollen sie halt anfangen, eben halt auch so ein bisschen mehr das Community-Driven zu aufzubauen. Also dass halt die App-Nutzerinnen quasi ihre eigenen Inhalte hochladen können, sprich diese Fotos. Und dann, das ist ja nochmal so ein Zwischenschritt, bevor die dann aber auch sichtbar sind, sollen die ja erst noch durch eine redaktionelle Prüfung durch. Ne? Ja. Steht da jedenfalls. Mhm. Also es gibt anscheinend dann noch so eine Redaktion bei Berlin History e.V., die halt sich die Sachen irgendwie anschauen und dann für gut oder für schlecht befinden über die Gesetzmäßigkeiten, da weiß man jetzt nicht Bescheid. Ja, irgendwie werden die dann irgendwie wohl veröffentlicht oder so. Aber jetzt ist eigentlich der allerbeste Zeitpunkt, diese Fotos zu machen, weil so wenig Leute unterwegs sind. Ja, das ist ziemlich cool. Eigentlich ist es voll cool gewesen, das alte Museum. Ey, muss ich das so vorstellen, das sind ja so mega viele Massen immer sonst und Schlangen und da haben die Leute echt so zwischen den Säulen haben die gepicknickt. Das darfst du natürlich sonst überhaupt nicht oder auch bei der alten Nationalgalerie. Das ist die alte Nationalgalerie, ich komme da immer durcheinander. Ja. Da, wo diese Stufen so hoch gehen, ne, haben welche Fußball gespielt, weil ich so denke, das ist so geil, das ist einfach so, das ist auch historisch irgendwie. Mhm. Das hätte man auch irgendwie so mit gleich aufnehmen können. Ja, das ist ja vielleicht was, worauf sie dann auch irgendwie die App zukünftig vielleicht noch weiter auch aufbauen. Ne? Also irgendwann, das ist eigentlich ganz, fällt mir jetzt gerade erst irgendwie ein. Wir haben jetzt so Corona-Zeit-Fotos gemacht und vielleicht sind die halt für die App dann auch mal irgendwann wichtig. Vielleicht, ja. Kann man dann in 50 Jahren oder in 75 Jahren kann man dann sozusagen wieder neue Fotos machen. Also mehr, Entschuldigung. Nee, ich wollte nur sagen, generell, ich fand es ganz cool, diese historischen Fotos da vor Ort zu sehen, weil, also da waren so ganz verrückte Sachen dabei, wie, also wir standen da auf diesem Lustgarten, heißt das, direkt vor dem alten Museum, und dann hast du irgendwie so ein Bild, du siehst, aha, altes Museum, sieht noch so ziemlich ähnlich aus wie damals, und dann steht da aber so ein Panzerwrack irgendwie davor, und dann denkt man sich, wie, was ist da los, und so Offiziere, die auf den Fotos noch rumstehen und so, da merkt man richtig, das ist, okay, das ist irgendwie krass, direkt nach dem Krieg, und deswegen finde ich es ganz cool, dass sie wirklich diese historischen Fotos haben, da auch wieder zum Museumsthema zurück, die eben ja von diesen Museen quasi aus ihren Archiven gestellt worden sind. Und das finde ich eigentlich eine ganz coole Geschichte, zu sagen, okay, es gibt diese Berlin History App, die können von Touristen genutzt werden, die können von Familien genutzt werden, die können, so wie wir jetzt, kann man die als Berliner quasi selbst auch nutzen. Hm. Und die Museen sagen nicht, ja, wir sitzen aber da auf unseren Bildern und wir machen eine eigene App und unsere Bilder, da muss immer ganz dick Stadtmuseum draufstehen oder sowas. Nee, die sagen halt, komm, wir machen dieses Projekt, wir sagen, das Projekt heißt 1945, 75 Jahre Kriegsende und da geben wir dir gemeinschaftlich rein und dann könnt ihr da was machen. Das finde ich irgendwie ziemlich cool. Ja, das ist echt, das klingt echt nach einer guten Zusammenarbeit. Also das Einzige, was ich ganz am Anfang schon mich so ein bisschen irritiert hat, weil du sagst auch mit Panzern, ne? Du stehst halt da in dem Lustgarten, was auch ganz angenehm war jetzt, weil keine Leute da waren. Und dann siehst du den Panzer und dann musst du halt so ein Touri-Foto machen. Ne? Ja. Also ich fühlte mich schon so ein bisschen Touri-mäßig, weil ich gehe jetzt da so und mache so Fotos von diesen Gebäuden und ich weiß nicht, ich wurde jetzt nicht so wahnsinnig aufgeklärt über das Foto, was ich da sehe, das historische Foto. Ich weiß nicht, was war das jetzt für ein Panzer? War das jetzt? Ja, weiß ich nicht. Ja. Keine Ahnung. T-34. Wann das war? Nee, das interessiert mich auch nicht. Aber was ist da geschehen? Und das hätte ich, glaube ich, in dieser Stelle, wo ich jetzt einfach dieses Touri-Foto noch da drüber lege, ganz gerne noch mal ein bisschen mehr Inhalt gehabt. Und was ich auch so gedacht habe mit dem Vorher-Nachher, ich kenne Vorher-Nachher eigentlich immer nur so aus dem Zusammenhang, entweder, also man geht so zum Friseur und macht so Vorher-Nachher-Fotos oder so. Oder keine Ahnung. Was? Ja. Wie gehst du denn zum Friseur? Nein, aber kennt ihr das nicht? Oder so Abnehmen-Fotos Vorher-Nachher? Kennt ihr das nicht? Ach so, doch, Vorher-Nachher. Frauen-Illustrierten. Ja, sowas. Die ich immer lese. Ja, klar. Der Friseur. Nein, ich lese natürlich keine Frauen-Illustrierten. Nein. Nein, aber daher kenne ich ja dieses Vorher-Nachher. Weiß auch nicht, weil ich Vorher-Nachher kenne. Auf jeden Fall kam mir das in diesem Zusammenhang ein bisschen komisch vor, von Vorher-Nachher zu reden, weil das eine war nach dem Krieg, das war das Vorher-Foto. Und das Nachher-Foto ist dann meins. Also da hatte ich so ein bisschen irgendwie gedacht, ja, so, was ist denn jetzt, vorher, nachher? Ja, darf man das nicht so nennen, ne? Ich hatte halt, das haben wir jetzt auch eher so genannt, oder? Nee, oder das heißt das, aber so, das Vorher-Nachher-Kamera-Projekt. Ah, ja, okay. Und ich hatte mich nämlich erinnert an ein Projekt auch, da hatten die 3 Fotos gemacht, da hatten die vor Köln Krieg nämlich vor dem Krieg, direkt nach dem Krieg und dann so in den 50ern, 60ern oder sowas. Und das fand ich so interessant, weil das war wirklich so, man hatte diese super, und das wäre in Berlin auch super interessant gewesen. Man hätte diese super preußischen Sachen gehabt und dann eben die nach dem Krieg. Man hat noch so einen Zwischenschritt da drin. Ja. Ne? Und das ist halt das, da komme ich mal wieder kurz dahin zurück, so man erfährt nicht, was du jetzt gerade meintest, ne? Man erfährt jetzt nicht so viel über, was weiß ich, zum Beispiel diesen Panzer, der da steht oder was auch immer. Aber also ich würde jetzt, also ich habe da vielleicht jetzt so, wie sagt man denn, kognitiv, theoretisch vielleicht nicht viel erfahren, weil damit jetzt irgendwie kein expliziter Text oder so verbunden war, den ich hätte lesen können. Aber irgendwie so auf so einer, wie soll man denn sagen, auf so einer emotionalen Ebene fand ich das schon irgendwie ganz interessant, weil letztendlich sind das ja alles Fotos der totalen Zerstörung. Ne, das sind ja alles Fotos, die quasi ein paar Tage nach Kriegsende oder vielleicht auch ein paar Tage vorher irgendwie aufgenommen worden sind. Und man muss einfach mal sagen, das, was man sich da irgendwie anguckt, das ist halt alles irgendwie Schutt und Asche. So, und wenn man dann, wie du das gerade beschrieben hast, Matthias, da in diesem Lustgarten steht und die ganzen Leute auf der Wiese sitzen sieht und Picknick machen sieht und die man dann ja auch fotografiert, ne? Und wenn man dann hinterher dieses, in Anführungszeichen, vorher-nachher diese beiden Fotos dann irgendwie hat. Also das, weiß nicht, also der Kontrast könnte nicht härter sein. Ja, so. Das, und ist das ist schon was, ja. Das ist schon irgendwie was, finde ich, was Besonderes. Aber jetzt komme ich wieder sozusagen auf diese kognitive oder mehr historische Sichtweise, wenn man dann noch so einen Zwischenschritt hätte. Ne? Keine Ahnung, man sieht das Stadtschloss im kaputten Zustand 1945. Man hat dann, was weiß ich, 1975 oder so, oder wann wurde der Palast der Republik gebaut? Naja, man würde dann auch den Palast der Republik sehen und jetzt wieder das Stadtschloss, jetzt mal so ganz doof gesagt, ne? Dann hätte man halt, dann wäre da halt irgendwie für mich noch so eine weitere, weiß ich nicht, historische, theoretische Stufe irgendwie drin. Wisst ihr, was ich meine? Vielleicht kann man das auch noch weiter anfüttern. Also ich kann mir vorstellen, das ist jetzt auch nicht von jeder Perspektive, gibt es ja jetzt auch nicht alle Fotos. Das ist ja auch schon richtig krass gemacht, das Projekt. Und es ist toll, wenn das gefüttert wird und wenn jetzt viele Leute daran teilnehmen. Die haben auch zum Beispiel Fotos, habe ich auch gesehen, wo sie noch gar nicht, die sie noch gar nicht lokalisiert haben. Also sie rufen auch die Leute auf, die diese App benutzen, helft uns doch, diese Fotos nach dem Krieg zu lokalisieren. Wir wissen gar nicht, in welcher Straße ist das überhaupt. Vielleicht auch, weil so viel zerstört ist. Echt, das machen die? Das haben die, das ist da auch in der App. Ah, okay, alles klar. Und das finde ich einfach großartig, dass man eben Teil dieses Projektes ist und dass man partizipativ das macht. Und eigentlich, du hast vollkommen recht, ich will jetzt auch nicht da wahnsinnig viel Text haben. Wirklich nicht. Also ich muss auch nicht wissen, was für ein Panzer das ist. Das reicht mir schon, das ist schon ein sehr emotionaler Zugang und es ist genau das Richtige, finde ich. Also es ist genau das, was einen dann beschäftigt und was mich ja jetzt auch beschäftigt. Vielleicht ist es auch einfach nur meine Gewohnheit, dass ich immer wissen muss, was ist das denn jetzt? Nein, aber dass man immer wissen muss, was ist das denn jetzt für ein Foto oder wer ist denn da jetzt drauf oder was auch immer, vielleicht ist das einfach nur Gewohnheit. Aber du hast schon recht, das ist eigentlich, reicht das schon vom Zugang, weil die App hat mega viel Informationen. Also die App liefert schon ziemlich viel Informationen. Ich habe jetzt in dem Fall auch nur über mich geredet, also ich will das jetzt gar nicht generalisieren. Ne? Ich fand das halt nur. Nee, das für mich. Ich finde das, ja. Ich finde das auch so. Ich muss sagen, ich brauche jetzt auch nicht da super viel Text, weil ich hätte auch keinen Bock da doof rumzulesen, weil also jetzt mal vom reinen Ablauf her, es ist halt schon so, dass man steht halt dann irgendwie mit seinem Smartphone irgendwo im öffentlichen Raum alleine im Zweifelsfall rum und guckt irgendwie auf sein Gerät und ich meine, wenn ich einen Artikel lese irgendwie auf, was ich, zeit.de oder was, dann setze ich mich auch irgendwo hin in Ruhe und stehe nicht mitten auf dem Platz. Dementsprechend ist das zum Lesen nicht so geil, deswegen auch brauchst gar nicht so viel Info, aber mir hat so ein bisschen der Anlass gefehlt. Also wir waren halt unterwegs und haben irgendwie geschaut, ja, wir treffen uns an der Weltzeituhr, ja, was, wo gibt's denn hier möglichst viel in der Nähe, wo wir hin könnten, um diese coolen Slider-Geschichten zu machen? Mhm. Und dann haben wir gesehen, oh ja, hier Lustgarten, dann gehen wir mal dahin. Das war irgendwie ganz nett, aber mir hat der Anlass gefehlt. Warum soll ich jetzt so ein Slider-Foto von diesem einen Ding machen? Du hättest gerne noch einen Preis gewonnen dafür. Nee, aber so eine Art Story irgendwie. Ja, du hast schon recht. Wie so ein Rundgang, Audio-Rundgang, und dann kann man dabei noch diese Fotos machen. Ich meine, es ist cool, wenn man nicht so den festen Rundgang hat, weil man einfach gucken kann, wo bin ich gerade, was gibt's da. Mhm. Aber einfach dieses, so eine ganz kurze Einführung, so hier, wir machen folgendes Projekt und hier, ihr könnt Fotos machen. Und dann, weiß ich, wenn ich einen Punkt auswähle auf der Karte, dann kommt, das alte Museum wurde im Krieg quasi nicht zerstört, deswegen sieht das noch so ähnlich aus, versuche doch ein Foto zu machen. Dass ich weiß, okay, spannend zu wissen, das war gar nicht so kaputt, dementsprechend sehe ich auch auf dem historischen Foto, dass das noch ziemlich ganz ist oder so. Mhm. Oder, was weiß ich, das und das Gebäude wurde erst in den letzten beiden Kriegstagen zerstört. Hier siehst du zwei Fotos, eins irgendwie 5 Tage vor Kriegsende, eins 2 Tage vor Kriegsende, wo man auch einen Unterschied sieht. Also so ein Grund, warum ich jetzt ausgerechnet davon überhaupt ein Foto machen soll. Ja, verstehe ich. Und was man vielleicht auch nochmal sagen muss, ist, dass es irgendwie, also das ist im Zeitalter des Social Distancing, ist es halt einfach man ist da ziemlich alleine mit der App. Ne? Also ich meine, wir waren jetzt irgendwie zu dritt und ich will nicht wissen, wie das, oder zu viert, ich will jetzt nicht wissen, wie das so von Außenstehenden irgendwie gewirkt hat. Wir haben, glaube ich, da alle wie die Deppen irgendwie rumgestanden, unsere Smartphones reingeklotzt. Hast du irgendwie dich geschämt? Ich habe erst so ein bisschen so gedacht, oh Gott. Ach komm. Nee, aber also normalerweise leben ja unsere, wenn wir ins Museum gehen. Ja. Dann, ich meine, klar, dann stromern wir auch immer so einzeln so ein bisschen durch die Gegend, aber wir finden uns auch immer wieder zusammen und quatschen über irgendwie, was weiß ich, Exponat XY. Und hier war das nur so bedingt so irgendwie. Also die App bietet jetzt nicht explizit sozusagen einen Multiplayer-Modus, sage ich jetzt mal doof dazu. Ja, du wolltest eigentlich so ein Quiz-Tour machen oder sowas, ne? Ja. Punkte sammeln, Sternchen sammeln, Preisgewinn. Herzchen sammeln. Ja. Aber ich meine, okay, das ist auch mal auch ein Punkt. Du hast es vorhin angesprochen, Jörg, dass das Ganze mehr so social auch aufgebaut sein soll. Das heißt, ihr könnt jetzt dann auch, wenn ihr die Fotos seht, an den Orten, könnt ihr die von den anderen auch bewerten, irgendwie 5 Sternchen verteilen oder so. Was irgendwie okay ist, so, aber also mir erschließt sich das nicht so ganz. So nee, gutes Foto, schlechtes Foto, weiß ich nicht. Das Ding ist, also die einzige Bewertungs, sagen wir mal, Ebene, die man da vielleicht irgendwie hat, ist, wie korrekt das eine Foto über das andere fotografiert worden ist, ne? Klar, vielleicht gibt es halt auch irgendwie Leute, die irgendwie anfangen, keine Ahnung, sich selber da, gut, das haben wir auch gemacht, sich selbst zu fotografieren und da irgendwelche lustigen Sachen rauszumachen, aber im Endeffekt ist es so, ja, ist man halt damit beschäftigt, sozusagen, das so genau wie möglich irgendwie an das historische Fotos anzugleichen. Ne? Und dann hast du halt irgendwie, keine Ahnung, wieder dieses Beispielbild Lustgarten und dieses Foto mit dem Panzer oder mit diesen Offizieren, und das ist halt irgendwie auch so total schief aufgenommen. Ist kein gutes Foto, ne, wenn man es jetzt mal objektiv betrachtet. Ne? Und dann wird man sozusagen dazu angeleitet, halt auch nochmal so ein schiefes Foto zu machen. Aber, also ich würde dir da zustimmen. Es ist irgendwie mit dieser Bewertung. Ich finde, die ist auch vollkommen wurscht. Also ich finde, ich fand es sehr motivierend zu versuchen, wo zum Henker muss ich mich hinstellen, dass ich dieses perfekt, also das Foto genauso mache, und dann denkst du da, verdammt, da würde ich mich hinstellen, aber da steht irgendwie, keine Ahnung, ein Briefkasten im Weg oder irgendwie sowas, ja, also das fand ich ganz interessant, weil ich mir dann zum Beispiel auch ein Foto vom alten Museum und dem Dom gemacht irgendwie, und dann habe ich festgestellt, ich muss immer weiter zurück, und auf einmal habe ich festgestellt, ich stehe unter Bäumen, und da ist mir aufgegangen, die standen anscheinend damals noch gar nicht, weil sonst wären die auf dem Foto drauf gewesen. Das fand ich total spannend, das dann zu sehen. Also das fand ich sehr motivierend, aber mir ist es ehrlich gesagt ziemlich wurscht, ob da irgendjemand 5 Wochen vor mir ein leicht schiefes Foto gemacht hat oder nicht. Ja. Ja, ich glaube auch, dass das mit dem andere sehen dann andere Fotos dann eher so ist, wenn du halt nicht die Möglichkeit hast, selber Fotos zu machen. Also die App ist schon eigentlich am schönsten, wenn du selber diese Fotos machst und nicht dir irgendwelche anderen Fotos von andere Versuche von anderen Leuten anguckst. Oder ja. Meint ihr das? Ja, genau. Also ja. Ich glaube, da würde bei mir auch schnell überdrüssig sein. Aber ich finde die App, weil du meintest, es ist ja eher was jetzt für Berliner und sowas, finde ich gar nicht mal so sehr. Also ich finde, sie ist so sehr aufgebaut, dass da auch jemand anders davon was hat. Also bei den Rundgängen, auch sogar bei den Rundgängen könnte man sich das auch so anhören. Das stimmt. Aber es ist natürlich, also ich finde, es ist super. Also wenn ihr in Berlin seid, dann benutzt die App mal. Oder man kann es ja auch wirklich mal so zwischendurch machen. Ich würde jetzt nicht das Ganze da ablaufen und abklappern, aber so zwischendurch genau. Kann man das immer mal machen. Lass uns nochmal kurz von diesem einen Teil, über den wir jetzt geredet haben, der neu in der App ist, der in Zusammenarbeit mit dem Stadtmuseum entstanden ist, Berlin 1945, mal kurz mal wegkommen und nochmal über die App generell sprechen. Also da haben wir ja auch wieder sozusagen einfach eine große Karte Berlins, auf dem viele von diesen Pins irgendwie sind, die unterschiedliche Medien irgendwie beinhalten, Fotos, Texte, auch Bewegtbild, weiß ich gar nicht mehr. Ja, ich glaube auch. Dann diese Audio-Rundgänge, ne, wo man dann halt auch rumlatschen kann und sich dann immer so Audioschnipsel irgendwie anhören kann, die so zwischen einer halben Minute und einer Minute oder so lang sind, ne, wenn man an irgendeiner Station angekommen ist. Und da, ich komme da wieder zu meiner Bemerkung vom Anfang zurück, es ist richtig, also es ist halt auch für Leute, die nicht in Berlin wohnen, halt cool. Und schon gesagt, es ist ja eine App für Tablets und Smartphones. Also irgendwie finde ich, macht es vielleicht mehr auf Tablets Sinn. Aber das nur so kurz als Hintergedanken, Klammer zu. Ich habe kurzzeitig gedacht, wieso gibt's da keine Webseite von? Weil keine Ahnung, wenn ich irgendwo in Buxtehude irgendwie bin und mich aber irgendwie für Berliner Geschichte interessiere, dann will ich die ja vielleicht auch auf meinem großen Screen oder so auf dem PC irgendwie öffnen oder zumindest halt irgendwie auf dem großen Tablet oder so. Ne? Mhm. Genau, das hatte ich irgendwie noch kurz gedacht, wieso gibt's da keine explizite Webseite? Weil ich könnte mir vorstellen, dass das jetzt auch kein Hexenwerk ist, da eine Webseite draus zu machen. Aber so, nochmal zu den anderen Funktionen der App. Ich fand das ganz schön. Also ich finde, man braucht wirklich einen Moment, bis man sich so ein bisschen durchgeklickt hat und sieht, was es da überhaupt alles gibt. Was ich zum Beispiel ganz spannend fand, war, also es gibt ja diese Berlin-Karte, die sehr, sehr schlicht gestaltet ist, auf der man die Pins findet. Ja. Und die kann man ersetzen durch irgendwie historische Bebauungspläne, alte Stadtpläne und sowas. Ja. Und da kann man gucken, was sich hat sich verändert. Was war denn da mal heute, wo der Pin oder mein Standort heute ist? Das fand ich ganz spannend, habe ich aber auch erst später entdeckt. Und man kann auch zum Beispiel die Zeitstufen so ein bisschen eingrenzen. Das heißt, ich interessiere mich vor allem für Pins von, 1920 bis 30 oder irgendwie sowas. Ja. Also da gab es verschiedene Ebenen. Mhm. Das fand ich ganz schön. Und dann haben wir vorhin schon kurz angerissen, es gibt eben so Audio-Rundgänge zu einzelnen Themen. Also ich habe es bei mir zum Beispiel gesehen, irgendwie mehr oder weniger vor der Haustür, irgendwie Ernst-Thälmann-Park. Da gibt es dann irgendwie, 12 Stationen oder sowas und die kann man dann einfach nach und nach ablaufen zum Thema irgendwie Plattenbauten in der DDR oder irgendwie sowas. Das so, und jetzt wisst ihr nämlich auch, wo der Matthias wohnt. Und wenn ihr ihn mal live erleben wollt. Bei mir in der Nähe gibt es auch was. Gibt was zum Rummelsburger hier. Da war nämlich auch so ein Gefängnis oder so. Arbeitslager oder sowas. Ja. Also was ich auch noch entdeckt habe, ist, dass zu manchen Themen, also da bin ich dann mal über die Karte gegangen, also Berlin auf der Karte erkunden. Das ist irgendwie so dieses Allgemeine, wo aber leider nicht diese Slide-Foto-Dinger drin implementiert sind. Ach, guck mal. Ich bin jetzt gerade hier. Witzigerweise, genau. Dresdner Straße. Und dann kann ich nämlich hier hingehen und auf diesen Pin gucken. Und dann sehe ich gewaltloser Protest gegen die Mauer. Ne, steht dann da. Und dann steht ganz viel Text noch dazu. Und manchmal, da jetzt nicht, aber manchmal steht dann auch noch ein Audio-Info zu dem Text, was ich ganz schön fand und was ich da besonders schön fand, ist, dass da manchmal historische Personen, Zeitzeugen wirklich was gesagt haben. Also, Ahnung, zum Beispiel als Honninger abgedankt, sagt man nicht, als er gegangen ist, hat er irgendwas gesagt, dann kam dieser historische Audioausschnitt oder auch Roland Jahn hat irgendwann mal was gesagt. Richtig, also das fand ich wieder. Das war wie diese historischen Fotos an einem Ort. Das fand ich wieder so richtig emotional und wirklich wichtig, dass es sowas ist. Dass nicht einfach nur irgendwelche Historiker irgendwas erzählen oder in ihrem besonderen Historikersprech mir was sagen und ich verstehe es nicht, sondern dass wirklich diese Personen, die damals gelebt haben, was erzählen. Und das ist dann auch das, was bei mir bei sowas immer haften bleibt. Ja. Also das ist einfach total wichtig, dass es sowas gibt. Ja, ich würde ganz gerne nochmal, weil wir eigentlich, normalerweise reden wir über Museen und ich überlege jetzt gerade, was kann denn zum Beispiel, was kann denn Museen von so einer App irgendwie lernen? Weil ich finde, die App hat viel Schönes. Hier und da ist so ein bisschen, wo ich dachte, das holt mich nicht so ganz ab. Aber ich jetzt gerade in Corona-Zeiten, finde ich, merkt man, dass Museen immer noch sehr am Ort hängen. So, wir haben hier das Haus. Oh, das Haus ist zu. Was machen wir jetzt? Ich weiß es nicht. Aber, und da fällt mir ein, Museen haben aber auch generell ja irgendwie einen Auftrag, ein Thema zu vermitteln. Und das ist nicht zwangsläufig an das Gebäude gebunden. Und da denke ich mir gerade so, es gibt so viele Museen, die, wenn sie zum Beispiel mit so einer Karte oder mit so einem Projekt wie Berlin History eben arbeiten würden, vielleicht auch ihre Themen da wiederfinden können in der Stadt oder die in der Stadt irgendwie zu verorten. Das machen die doch schon. Ja, ich weiß nicht. Also es gibt viele Apps, die irgendwie im Museum dann funktionieren, mir nochmal das Objekt, vor dem ich eh schon stehe, mit irgendeinem Text. Aber ich dachte zum Beispiel gerade, es gibt das Berliner Zentrum Industriekultur zum Beispiel und dann eben auch. Die machen das doch, oder? Ich glaube, die machen irgend sowas in der Richtung, machen die auch. Aber das ist zum Beispiel genau sowas, ne? Das kann man irgendwie machen. Das gilt wahrscheinlich auch für ganz viele andere Museen, die ein Thema irgendwie abstrahiert dann aufs Stadtgebiet ausdenken können. Irgendwie, oder sei es irgendwie der Botanische Garten, der dann nochmal eine App hat, wo du dich in der Stadt irgendwie Pflanzen entdecken kann oder sowas in der Richtung. Und das würde vielen Museen, glaube ich, helfen, wenn sie jetzt gerade auch in der Zeit von Corona. Aber zum Beispiel, weil du das gerade sagst, zum Beispiel hat, die benutze ich nämlich immer, die Natur, vom Naturkundemuseum, die App Naturblick heißt die. Ich weiß nicht, ob die auch vom Botanischen Garten. Kann man damit Pflanzen bestimmen? Ja, Pflanzen und Tiere. Okay. Man kann sogar Vogelstimmen aufnehmen und die sagen dir, was für ein Vogel das ist. Und du so kannst eine Pflanze Art fotografieren. Shazam für Vögel. weiß nicht, was ist das? Das ist diese Musikerkennungs-App. Ah ja, genau. Ja. Und du kannst die Pflanze fotografieren, dann sagt dir, welche Pflanze das ist und so. Ja. Und das ist schon cool. Aber das ist doch cool, weil also ich denke gerade wirklich nochmal so, es gibt so Museums-Apps, die dir nochmal die nochmal Zusatzinfo zu dem Objekt und nochmal mehr Text und nochmal ein Video. Und ich denke mir so, ja, aber das ist nicht, also ihr braucht die App nicht zwangsläufig in eurem Haus. Da habt ihr andere Möglichkeiten, um Informationen zu vermitteln. Aber der Auftrag des Museums oder das Thema des Museums geht auch immer in die Öffentlichkeit nach draußen. Und da finde ich sowas eine coole Sache. Genau, und das bietet sich natürlich jetzt irgendwie bei der App natürlich, also vor allen Dingen bei so Bezirksmuseen an, die irgendwie mit, im weitesten Sinne was mit Geschichte auch vermitteln. Ne? Und ich glaube, eine Sache, die die App bestimmt gut aufzeigt, du hast ja auch gerade gefragt, was können Museen irgendwie von lernen, ist einfach irgendwie Kooperation. Irgendwie mit anderen Museen irgendwie, ne? Das ist, ich meine, da spreche ich jetzt wahrscheinlich den Mitgliedern der Berlin History App e.V. oder Berlin History e.V. Sozusagen spreche ich den aus der Seele. Dass sie halt so diese Plattform anbieten und man weiß ja jetzt auch nicht, inwieweit sie dann, also die Museen dann auch miteinander dann auch richtig zu tun haben, aber man könnte das natürlich auch redaktionell und so weiter eben halt so organisieren. Ne? Also ich denke mir, das ist sicherlich irgendwie eins der wirklich coolen, zumindest Ziele, die diese App bietet, dass viele Museen miteinander was machen können. Ja, und das zeigt nämlich wieder, was wir ganz am Anfang gesagt haben, dass jedes Museum will irgendwie nochmal es übertreffen, was die anderen gemacht haben oder was ganz Neues erfinden und deswegen dauert es und machen sie es schon gar nicht oder fangen gar nicht erst mit an, weil sie haben nicht das Geld dafür. Und das zeigt wieder mal, dass es eigentlich auch anders ginge, also dass man eigentlich viel vernetzter sein könnte und dann wirklich was Cooles macht, als wenn jedes Museum jetzt einzeln versucht, eine App zu machen, die dann alle nur so mittelklassig sind oder nur die großen Museen können dann vielleicht innerhalb von 2 Jahren sowas entwickeln. Ja. Vielleicht direkt dazu, ich möchte vielleicht ganz passend einen Verweis auf eine andere App in dem Fall. Die ist jetzt auch gerade, oder launcht jetzt in den Tagen, wenn wir jetzt auch veröffentlichen. Und zwar die Museum Stars App. Weil da das geht nämlich, bitte was? Museum Stars heißt die App. Museum Stars. Stars. Die geht genau in die Richtung. Und die ist von Fluxguide. Das ist so eine österreichische Programmiererbude, die vor allem viele Apps für Museen programmieren. In dem Fall ist es aber so, dass die gesagt haben, okay, irgendwie die ganzen Häuser sind zu. Das heißt natürlich auch, die Apps werden gerade nicht gedownloadet, weil die Leute die Häuser nicht besuchen. Was können wir machen, um die Häuser aber ein bisschen zu connecten? Und das auf einer gemeinsamen Plattform und nicht eben was Einzelnes. Und die gibt's eben diese App, Museum Stars, die sich auch explizit als Bildungsangebot versteht. Und das ist wie folgt, also ihr downloadet euch halt die App und in der App findet ihr ganz viele Museen. Ihr könnt es auch über eine Karte gucken, welche Museen sind bei mir in der Nähe, die da mitmachen. Und dann gibt es da, ja, das ist eine Art, ja, so Quiz-Geschichte. Also es ist ein ziemlich casual Game. Also wirklich so, ich sitze zu Hause auf der Couch und jetzt gucke ich mal. Und da gibt es irgendwie zum Beispiel das Hutmuseum ist dabei. Ja, ah ja, das Hutmuseum, das ist mir neulich schon aufgefallen. Genau, und dann haben die eine kleine Story, also das sind wie so einzelne Karten. Man spielt sich also in der Infokarte, vielleicht noch eine, dann kommt ein Bild und dann kommt eine mit einer Frage. Die beantworte ich und so klicke ich mich da durch. Und ich kriege dann irgendwie, sammle irgendwie Sterne ein und wenn ich genug habe, kriege ich ein neues Ticket, das ich einlesen kann. Oh, wie schön. Und für das Ticket kann ich dann ein neues Quiz spielen. Ah, okay. So, und also ganz simpel gestaltet, aber auch für Kinder was? Ja, schon. Kinder, Familie, Schulklassen sprechen, da wollen sie dann auch sprechen. Sehr gut, sehr gut. Werde ich gleich meine Kinder. Ich glaube, auch gerade für Museumsleute werden großen Spaß dran haben. Das Coole ist, die Museen können ihre Inhalte alle selbst eigenständig einpflegen. Yeah. Und das Ganze beim aktuellen Stand ist für die Museen auch irgendwie kostenlos. Yeah. Und das finde ich ganz cool, weil es ist eine zentrale Plattform mit ganz vielen Museen, die da mitmachen. Yeah. Und man kann echt so ganz, also wirklich wie so, weiß ich, wie Candy Crush. Ich sitze zu Hause auf der Couch, klick mich da durch lustige Museen, lerne ein bisschen was, sammel dabei so mit Pling und Plöng so ein paar Sternchen ein und so. Mhm. Das macht richtig Spaß, das zu spielen, weil das nicht so super museumsmäßig ist, weißt du? Ja, okay. Also da sind wir auch wieder beim Thema Spiel eigentlich, ne? Wo wir in der letzten Folge auch schon waren. Aber vielleicht nochmal eine Sache, die du jetzt gerade angerissen hattest und die du, Martha, ganz am Anfang, als wir uns unter der Weltzeituhr getroffen hatten, angesprochen hast. Thema Zielgruppe. Ja, Zielgruppe, ja. Also die Zielgruppe von der Berlin History App sind Erwachsene, ne? 50 plus? Nein. Nein, also ich fand ja diese… Du hattest eine super Idee. Was, hatte ich eine super Idee? Du hattest auch eine super Idee mit… ja, ich hätte gerne so Jugendsachen, du meinst mit dem Emil und die Detektive oder was? Ja, genau, das fand ich cool. Ja, ich hätte wirklich gern noch mehr Kinder und Jugendliche mit dabei gehabt, weil ich hatte zuerst gedacht, ach wie cool, wenn wir einen Ausflug mit dem Museumbug, mit den Museumskäfern hier machen, kann ich das auch mit meiner Familie machen, hab mich dann so durchgeklickt vorher, zum Glück, und hab gedacht so, oh Gott, ich kann jetzt nicht meine Kinder, also sie sind 7 und 10, da nur mit diesen Kriegsbildern konfrontieren und was ist nicht noch? Nur Krieg. Geisterbahnhöfe, DDR, okay. Da ist für jeden was dabei. Da sie auch noch, okay. Nur so positive Themen, ne? Genau. Ja. Nee, und das finde ich ein bisschen schade, weil gerade wenn man so unterwegs ist, ich denke auch mal an Touristen, ne? Ja. Dann bist du ja auch oft mit der Familie unterwegs. Und dann gibst du dann deinem Kind dann, was gibst du dem dann in die Hand? Oder du willst vielleicht auch ein gemeinsames Erlebnis mal so haben. Eine schöne Dokumentation über Berlin 1945. Ja, schön. Genau. Nee, und da einmal Hitlers nämlich, Helfer. Da habe ich nämlich dran gedacht, dass ich habe nämlich neulich nochmal Emil und die Detektive gelesen und ich fand das so toll und das zeigt ja auch ganz viele Orte in Berlin. Also der ist am Bahnhof Zoo und Friedrichstraße und Neulendorfplatz und so weiter und das ist ja nur so ein Beispiel, wäre das zum Beispiel, dass man sowas mal abgehen kann von so einem Kinderbuch. Generell, oder, generell, Literatur bietet sich also voll an. Ne? Ja. Also keine Ahnung, Berlin-Alexanderplatz, ne? Okay, klingt, also fällt mir jetzt als erstes gerade ein, ne? Ist zwar vielleicht schon ein bisschen durchgelatscht, aber keine Ahnung, ich bin auch nur Hobby-Literaturwissenschaftler. Oder aber, vielleicht könnte die Kinemathek da ein bisschen mehr noch reinbringen. Ja. Also irgendwann wird es vielleicht auch zu überbordend, aber ich finde aber auch, es gibt so andere Themen. Was ist denn so Berliner Kneipen, die nicht mehr da sind oder sowas? Also so, was stehst du davor? Und ja, voll was für Kinder. Weißt du, so, nein, aber halt Berliner Kitas, die nicht mehr da sind. Genau, nee, die gab es noch gar nicht. So, nee, aber weißt du, so ein bisschen was mehr aus dem Alltag raus. Aus dem Alltag, ja. So, und weniger halt. Nee, ich will jetzt auch nicht, dass die Berlin History, die haben schon ihre Zielgruppe, glaube ich, und das sind dann vielleicht nicht die Kinder und Jugendlichen, man könnte mal überlegen, ob man vielleicht so einen Zweig dann macht, ja, wenn man das auch als Familie nutzen möchte. Aber ja, du hast schon recht, so, das ist schon alles sehr historisch. Wir haben auch überlegt, was sind denn wirklich die Nutzer? Sind das vielleicht wirklich so vorgebildete, wirklich wahnsinnig historisch Interessierte, weil auch die Texte relativ lang und komplex sind? Also es ist jetzt nicht unbedingt leichte Kosten, ja, sag ich jetzt mal. Und da kommt man irgendwie auch schon, finde ich, komme ich nochmal wieder darauf zurück, was ich gerade versucht hatte zu beschreiben, so ein bisschen auch auf die negativen Seiten dieser App zu sprechen, weil, wenn, also es ging jetzt nur mir so, aber vielleicht euch auch, man steht im öffentlichen Raum um einen herum, keine Ahnung, gut, wir waren jetzt nur im Lustgarten, da war es irgendwie noch alles überschaubar, da, obwohl man dann auch schon wieder die ganzen Ablenkungen hatte, keine Ahnung, dass das Hochzeitspaar, was ich da gerade fotografieren ließ, die ganzen Leute, die um einen rumlaufen und dann ne, die Sonne, die aufs Display scheint und dann soll man da irgendwie noch so Texte lesen und so. Also ich fand, also was vielleicht zu Hause klappt, ist halt irgendwie im öffentlichen Raum, wenn man halt irgendwie rumläuft, klappt das irgendwie nicht so gut. Bei den Audioguides vielleicht schon eher, weil man da irgendwie ne, hört und so. Aber gerade bei allen visuellen Inhalten fand ich das super schwierig, da ja, mir irgendwelche historischen Fotos anzuschauen, wenn die Sonne gerade mein Display total burnt. Ich würde vielleicht ganz gern noch, ich denke, wir sind auch schon ziemlich weit, einen kleinen Exkurs noch machen, einen kleinen Hinweis, eine Sache, die es jetzt auch gerade noch gibt, auch noch zum Thema Jahre 75 Jahre Kriegsende. Es gibt von Kulturprojekte Berlin, die hier das ganze große Thema eben Jubiläum quasi betreuen. Die haben natürlich das Problem jetzt auch gerade, dass sie natürlich sonst was zig Veranstaltungen geplant hätten und jetzt geht halt gerade vieles nicht. Dementsprechend machen sie eher kleine Sachen. Irgendwie das Brandenburger Tor ist irgendwie jetzt am 8. Mai nachts irgendwie angestrahlt worden mit Danke auf in verschiedenen Sprachen, auf den Sprachen der Alliierten, die uns hier irgendwie von den Nazis befreit haben. Und es gibt auch noch zwei Sachen. Das eine ist, es gibt diese Augmented Berlin App, wo es auch verschiedene so Art Stories gibt und da gibt es eben auch eine Geschichte dazu zum Thema Pariser Platz, also alles ums Brandenburger Tor rum und da kann man sich quasi in den eigenen vier Wänden, wenn man mag, über Augmented Reality einmal das Brandenburger Tor in die Bude stellen oder den ganzen Pariser Platz und dann hat man so eine Story, die erzählt wird und man sieht, wie sich der Platz verändert, wie die Mauer gebaut wird, wie Leute an der Mauer stehen und so, das finde ich ganz nett. Aber ja? macht das nicht eigentlich nur Sinn, wenn man halt vor Ort ist? Also ich meine, es ist zwar irgendwie so eine Spielerei, oder für mich ist es eher irgendwie so eine Spielerei, dass man halt irgendwie in seinem Wohnzimmer sitzt und dann, ach guck mal, da ist das Brandenburger Tor auf dem Tisch drauf. Mhm. Also eigentlich ist es doch geil, wenn man direkt vom Brandenburger Tor steht und dann quasi na so die Veränderung durch die Zeit hindurch irgendwie wahrnimmt. Ja. Ich glaube, das wäre vor allem cool, wenn das wirklich so ein Overlay auch wäre. Also wenn sich das übers Brandenburger Tor legen würde und man würde sehen, wie sich es verändert. Ja, Okay. Also das ist eher so, du guckst wie bei so einem Aufbauspiel irgendwie, guckst du so von oben auf den Pariser Platz und runter. Und siehst halt, wie sich das verändert. Ja. Ist ganz cool, vor allem, weil du so durchlaufen kannst. Also es ist, also für mich hat es auch diesen Reiz, oh lustig, Augmented Reality, lustig, ich habe das Brandenburger Tor im Wohnzimmer. So, aber okay, ich finde tatsächlich, geht durch ein bisschen unter Spielerei ab, das kriegt mich nicht. Was ich gut fand, was ich mir auch irgendwie angehört habe, es gibt nämlich auch einen Podcast dazu, zu 75 Jahre Kriegsende in Berlin und der heißt Nach Berlin. Ja. Und der ist sehr, sehr cool, weil die nehmen sich immer Orte auch raus, so wie wir es heute auch gemacht haben. Und da, ich habe mir eine Folge angehört zum Alexanderplatz eben auch. Ja. Und der Host, ich habe den Namen gerade nicht im Kopf, der Gastgeber des ganzen Podcasts, spricht dann mit Leuten, unter anderem eben auch Leute so aus dem Verein, die sich eben auch so um Berliner Stadtgeschichte bemühen, aber auch mit Kollegen von Kulturprojekten. Und dann gehen die, machen diesen Spaziergang um den Alexanderplatz rum und gehen an verschiedenen Orten vorbei und reden über zum Beispiel darüber, warum heißt denn diese Straße eigentlich so und so und wie hieß die denn mal früher oder hier war dieses Frauengefängnis, das kriegt man heute gar nicht mit, wer war denn da und das ging, die Folge ging so ein knappes Stündchen und das fand ich, also am Anfang dachte ich so, okay, mal gucken, wie das wird, aber dadurch, dass das so wie bei uns lustigen Museumskäfern hier in so einem entspannten Gespräch bei einem Spaziergang ist, ist das super angenehm zu hören und man erfährt echt viel. Also hört euch das mal an, Nach Berlin. Da sind wir wieder beim Thema Podcast, ne? Also ich meine, Weiß ich nicht, das ist auch wieder meine persönliche Befindlichkeit wieder. Ich meine, man kann noch so eine geile, mit allen visuellen Finessen gestrickte App irgendwie verbreiten. Ich finde es halt immer am coolsten, wenn man vor allen Dingen was hören kann. Ja, und wenn es irgendwie authentisch und echt ist, irgendwie. Ja, genau. Ja. Also, ja, ich weiß auch nicht. Ja, muss ich mal testen. Ich glaube, ich 8 Folgen oder sowas. Ja. Also quasi also als kleine Miniserie produziert zu diesem Jubiläum. Finde ich sehr, sehr cool. Ja. Okay. Ja, schon am Ende angelangt, ne? Ja, so ein bisschen. Ja, oh, Jörg was hatte so ein Ende? bisschen Angst, dass wir nichts sagen können. Stündchen haben wir jetzt. Was? Ja, das habe ich ja immer. Ja. Aber es wir haben ja jetzt auch nur den Matthias mir. Und der Matthias, der muss jetzt auch noch das Ende präsentieren. Musst du dir jetzt haben wir, noch was sagen? Sollen wir jetzt, der Matthias sollen wir noch was ein Fazit? Fazit? Soll ich einfach mal ein Fazit machen? Ja, mach mal. Ja, fang mal an mit Fazit. Oh, jetzt habe ich mich selbst unter Druck gesetzt. Verdammt. jetzt mach aber mal ein Fazit. Genau, also irgendwie, ich meine, wir haben ja irgendwie, sind darauf aufmerksam gemacht worden, auf diese Berlin History App, muss man auch mal sagen. Haben wir vorher nicht so auf dem Schirm gehabt. Und ich finde tatsächlich, ich finde es ein cooles Projekt, vor allem nachdem, Jörg, was du gesagt hast, das ist eine Plattform und es gibt viele Museen, ich nenne jetzt keins explizit, die sagen, wir müssen zur Plattform werden. Nee, müsst ihr halt nicht. Also wenn ihr, es ist genau wie, wenn ihr ein Einzelhändler seid, sagt ihr auch nicht, ich muss eine Plattform werden, ich muss eine Plattform werden, sondern ihr sucht euch halt jemanden, der schon eine Plattform ist, weil sonst macht das keinen Sinn. Und so finde ich das sehr, sehr cool hier zu sehen, es gibt da ein Projekt, das irgendwie funktioniert, wo Leute hinterstecken, die was machen wollen. Und jetzt hat man als Museum die Möglichkeit, zu besonderen Anlässen, wie zum Beispiel 75 Jahre Kriegsende, was eben gerade für zum Beispiel das Stadtmuseum oder auch die ganzen Bezirksmuseen, da passt das einfach super. Und dann macht das Sinn, da zusammenzuarbeiten. Und das finde ich cool und es lohnt sich auf jeden Fall zu überlegen, welche Themen könnte man da vielleicht noch nutzen, was gibt's im Stadtraum noch zu entdecken, weil das finde ich eigentlich sehr, sehr spannend, nicht so aufs Gebäude sich zu konzentrieren, sondern wo finden sich Themen draußen. Das finde ich eigentlich super. Ja. Yeah. Also ich finde die App auch, also die ist, ich glaube, handwerklich einfach auch ziemlich gut gemacht. Also ich meine jetzt über das Logo und so haben wir vor dem Podcast schon gesprochen, das ist vielleicht jetzt nicht nach allen Geschmäckern so, aber also die App als solche ist halt irgendwie, da kann man irgendwie gut durchscrollen, irgendwie die ist gut programmiert und so weiter. Vielleicht manchmal irgendwie so ein bisschen unübersichtlich, was das Layout so anbelangt, da ist man, wenn man damit startet, vielleicht erstmal so ein bisschen so Kurzzeit überfordert, weiß ich nicht. Aber da kann man, also ich glaube, das ist einfach eine Frage des Layouts. Darüber hinaus finde ich das auch gut, was du gerade meintest, Plattform und Kooperation zwischen Museen. Was mir so ein bisschen undurchsichtig bleibt, ist so, zwar wirbt die App oder wirbt dieser Verein irgendwie dafür, dass es eine Plattform ist und dass es jetzt irgendwie für ganz viele Leute eine Plattform sein soll, dass da auch so, dass die User da auch irgendwie ihre Inhalte einpflegen können. Aber wie die Inhalte sozusagen dann dort eingepflegt werden, wie dieser redaktionelle Prozess dann da irgendwie ist, also irgendwie macht die in dem Punkt finde ich die App nicht so richtig durchschaubar und ein bisschen dubios, weil man nicht weiß, wie. Also es ist halt keine Wikipedia, da wo man einfach sagt, so die, was die Mehrheit sagt sozusagen, ist dann, ne, kommt dann halt, wird dann sozusagen veröffentlicht. Sondern da findet halt noch was irgendwie hinter den Kulissen statt. Aber das wüsste ich mal ganz gerne. Das war so ein bisschen so, vielleicht was mich so ein bisschen aufgehalten hat. Aber ansonsten, genau, auf jeden Fall mal runterladen und sich das angucken, auch wenn man nicht Berliner ist und auch nicht vor Ort sein kann. Gutes Ding. Ja, probiert es mal aus. Für mich, also ich fand es einfach ein bisschen zu sehr auf dieses politisch historische. Also mir hätte es auch noch ein bisschen mehr alltagsgeschichtlich oder literaturhistorisch sein können, weil ich ich habe einfach nicht so einen guten Zugang, vielleicht einfach zu solchen Themen. Also Panzer findest du scheiße. Ja, also finde ich scheiße. Oh ja, doch, finde ich scheiße. Ja. Ich kann dann damit auch dann erstmal nichts anfangen. Also ich brauche immer irgendwie was anderes noch. Und ich habe halt auch vor Augen, dass man dann vielleicht so eine App, ja doch nicht alleine benutzt. Also man ist dann jetzt nicht unbedingt alleine im Stadtraum unterwegs. Und da finde ich dann einfach schöner, wenn man ins Gespräch kommt, irgendwie auf unterschiedlichen Ebenen, also eben auch für Jugendliche oder Kinder was dabei hat und nicht nur für den rein historisch Interessierten. Also für mich sieht es so ein bisschen sehr nischig aus, auch vom Layout her. Also das macht mir auch sehr bisschen ja. düster, ne? Ja, es sieht ein bisschen düster aus. Hast recht. Genau, das Wort fehlt mir. Ja, aber ich finde es großartig, was da diese einzelnen Institutionen da hervorgebracht haben, und das mit den Fotos machen, finde ich auch super. Ja, mir fällt noch eine Sache ein, die ich noch sagen wollte. Und zwar, als ich die jetzt zum ersten Mal aufgemacht habe, habe ich kurzzeitig zuerst gedacht so, oh, wow, okay, da können jetzt die User irgendwie mit partizipieren. Das bedeutet ja, oder ich hatte so dran gedacht, ist das jetzt so eine Art zukünftiges Google Street View? Also kann man dann in Zukunft, wenn die Leute halt überall irgendwie Fotos von den Straßen gemacht haben oder so, dass man da quasi, dann wird halt über die Jahre sozusagen, werden diese Fotos gesammelt, und irgendwann kann man sich halt mit dieser App durch Berlin bewegen und dann die ganzen historischen Aufnahmen sich irgendwie anschauen. Also das hatte ich irgendwie so gedacht, dass man da so fast schon dann so durchfahren kann in Zukunft. Aber das ist vielleicht die Zukunftsversion dieser App. Ich habe keine Ahnung. Genau. Ja, das ist ein super Feature. Ja, ja. So, das waren jetzt unsere Fazits. Genau. So, und jetzt kommt nochmal zu dem, was ich am Anfang schon gesagt habe. Also jetzt haben wir unsere Schuldigkeit getan, jetzt seid ihr dran. ihr findet uns auf jeden Fall, und ihr findet das Archiv und die Newsletter auf museumbug.net. Ihr findet uns als Museumbugcast auch bei Twitter, da sind wir auch ziemlich aktiv. Und wenn ihr irgendwie Museen habt, wo ihr sagt, hey, warum wart ihr da eigentlich noch nicht? Oder ihr seid ein Museum und sagt, könnt ihr mal bitte vorbeikommen, ich möchte mal über Podcast sprechen, dann machen wir sowas auch ganz gerne. Museumbug Consulting ist ein Stichwort. Richtig. Hashtag. genau. Und wir freuen uns natürlich über Bewertungen irgendwie bei iTunes und so Zeug. Auf jeden Fall, wir gucken jetzt, wir freuen uns drauf, wenn die Museen wieder aufmachen, dass wir wieder unterwegs sein können. Ansonsten halten wir uns oder suchen wir neue Sachen, wie zum Beispiel die Berlin History App. Genau, wenn vielleicht einfach zu so App-Bewertern in Zukunft. Nee. Nee, das reicht mir einfach nicht. Also, nee. Ist mir nicht genug. Nee, wirklich, ja. Nee, also genau. App, ich finde, das ist eine super, super App. Also, das sollte man gar nicht sagen, aber man darf das auch nicht nur, also man darf sowas nicht nur konsumieren, finde ich. Weil, man ist in dieser Zeit ja sowieso nur vorm Bildschirm. Seid ihr nicht auch nur vorm Bildschirm gerade? Ich habe das ganze Internet schon leer geguckt. Ja, ist schlimm, ne? Ja. Und das ist jetzt alles im Archiv. Ja. Archive.org. Ja, das ist da alles jetzt gespeichert. Ist alles jetzt drin und kommt nicht mehr raus. Ja. Vielleicht so eine App, wo man Panzer bewerten kann. Was habt ihr mal mit einem Panzer? Ja, ich weiß auch nicht. Wir haben uns schon voll beliebt gemacht, wenn ihr irgendwelche Panzer-Monopolis... Irgendwie kam es bei dieser Folge auf die Panzer hinaus. Entschuldigung. Ich nicht. Was heißt denn mit euch? Mit euch mache ich keinen Podcast mehr. Oh, voll die... Voll die... Wollten wir nicht auch mal ins Panzermuseum nach Munster? Nein. Gehe ich nicht hin. Die haben auch keine Dinosaurier. Nein. Eben. Stimmt. Genau. Arnold Schwarzenegger fährt ja ganz gerne mit Panzern über Dinge drüber, ne? Ja. Oder warte mal, nee, der hat so einen Dienst, den er da mal angeboten hat. Ein Dienstpanzer. Hast du gewusst, dass es eine es gibt eine Programmiersprache, die besteht nur aus Arnold Schwarzenegger Filmzitaten. Echt? Ja. Was? Wie heißt die? Habe ich vergessen. I'll be back. I don't know. Echt cool. Ja. Ja, das werden wir ja verlinken. Okay, ich glaube, das war's jetzt, oder? Genau. Ja, das war's jetzt. Ja. Lass uns noch jetzt in der, wie heißt es, nicht Pre-Show, sondern Nachshow, Post-Show, können wir noch ein bisschen über Panzer reden. Ja, bitteschön. Ich glaube, Ich gehe jetzt. Ich hisse meine weiße Fahne. Genau. Also. Genau. Nee, ganz schön war's mit euch wieder hier live. Genau. Wir halten, das war der Museum. Wir halten Abstand zu allen, nur nicht zu euch, weil wir euch so gern haben. Oh. Ja, das war's mal wieder, ihr Lieben. Und das war der Museumbug, wie Matthias schon sagte, mit Matthias, Jörg und Martha. Tschüss. Tschüssikowski.